Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das eigentlich jeden betrifft. Wie hat sich Musik verändert? Also Musik früher im Vergleich zu Musik heute. Wir hören jeden Tag Musik, aber oft denken wir gar nicht darüber nach, wie unterschiedlich Musik über die Jahre geworden ist. Genau das schaue ich mir heute an. Wenn man an Musik von früher denkt, also zum Beispiel an die 70er, 80er oder 90er Jahre, dann denkt man sofort an Bands und echte Instrumente. Gitarren, Bass, Schlagzeug oder auch große Orchester. In Popbanden waren normal. Viele Songs wurden komplett live aufgenommen. Das bedeutete, dass man Fehler kaum verstecken konnte. Aber genau das hat den Song oft einen besonderen, warmen, realen Charakter gegeben. And there he was, this young boy. Auch die Musikrichtungen waren anders verteilt. Rock war riesig, Pop klang noch sehr handgemacht und selbst elektronische Musik war viel einfacher gestrickt als heute. Ein weiterer Punkt ist, wie man damals Musik gehört hat. Man hat Kassetten und CDs gekauft oder man musste im Radio warten, bis der Lieblingssong endlich gespielt wurde. Wenn man ein Album mochte, hat man es immer wieder komplett gehört, also wirklich Song für Song. Dadurch hatte Musik oft mehr Zeit, sich zu entwickeln und Künstler haben länger an Alben gearbeitet. Heute sieht die Musikwelt ganz anders aus. Viele Songs entstehen nicht mehr mit echten Instrumenten, sondern am Computer. Beats, Autotune, digitale Effekte, all das gehört zur modernen Produktion dazu. Man braucht oft nicht einmal ein großes Studio. Viele erfolgreiche Songs entstehen in Schlafzimmern, mit einem Laptop. Das macht Musik sehr vielfältig und zugänglich für jede Person, die kreativ sein möchte. Auch die Musiktrends wechseln viel schneller. Durch TikTok und Streaming werden Songs manchmal innerhalb weniger Tage bekannt. London, Japa, Japa, alles Quatscher. Ballad auf lautlos, stop the cap, I ate. Ballad auf lautlos, stop the cap, I ate. Ihr habt alle viel. Und verschwinden genau so schnell wieder. Viele Songs sind kürzer, weil sie für Playlists und Social Media optimiert werden. Außerdem mischen moderne Künstler ständig verschiedene Arten, zum Beispiel Rap mit Pop oder elektronische Sounds mit Classic-Elementen. Und natürlich, wir hören heute Musik ganz anders. Dank Streaming-Diensten wie Spotify oder Apple Music haben wir Millionen Songs immer dabei. Man muss nichts kaufen, nichts aufnehmen, nichts aufspulen, einfach anklicken und hören. Dadurch entscheiden wir viel spontaner, welche Musik wir mögen und neue Trends verbreiten sich blitzschnell. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, ciao.